Wenn das Handy zwischendurch klingelt, dann hört sich das bei manchem Fan von Barack Obama so an. Obama, Obama, oh, go, go, go. Klingeltöne im Wahlkampf sind beliebt und es gibt sie auch bei den Republikanern. Zum Beispiel mit der Stimme von Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin. The next president of the United States, John S. McCain. Nicht nur mit dem Mobiltelefon machen beide Kandidaten derzeit Wahlkampf, auch über das Internet. Wer sich auf der Webseite mybarackobama.com registriert hat, bekommt fast jeden Tag eine SMS oder eine E-Mail. You've got mail. Mal schreibt Barack eine Nachricht, mal Michelle, seine Frau oder Joe, der Vizekandidat. Die Internetseite des Senators aus Illinois ist für die Demokraten ein zentrales Instrument der Wählerkommunikation. Dafür hat sich Obamas Mannschaft auch professionelle Hilfe geholt, und zwar von einem 24-Jährigen. Chris Hughes hat Facebook mitgegründet, ein bei Jugendlichen beliebtes soziales Netzwerk im Internet. Hughes kopiert dieses Erfolgsrezept für den Wahlkampf. Wer auf mybarackobama.com klickt, findet zum Beispiel die Funktion von Nachbarn für Nachbarn. Das heißt, man kann dort Listen von Wählern in der Umgebung finden und sich vernetzen, um gemeinsam Wahlkampf zu machen. Das ist großartig. Auch bei der Wahlwerbung gehen Obama und sein Team neue Wege. Als erster amerikanischer Präsidentschaftskandidat wirbt der Demokrat in Videospielen. Zum Beispiel in Burnout Paradise. Das ist ein Spiel, in dem es auch darum geht, Autos schlicht zu Schrott zu fahren. Virtuell fährt der Spieler auf einem Highway an riesigen Plakatwänden vorbei, auf denen Barack Obama zu sehen ist. Auch diese Werbung kostet. Und das nicht wenig. Für all diese Aktivitäten hat Obama eine gut gefüllte Wahlkampfkasse. Unter anderem dank seiner Internetseite. Denn über diese Seite spenden seine Anhänger bequem per Mausklick Geld. So viel Geld wie noch nie zuvor. Allein im September waren es insgesamt 150 Millionen Dollar. Davon kann John McCain nur träumen. Im Endspurt setzt auch sein Team verstärkt auf das Internet und organisiert zum Beispiel einen Online-Video-Wettbewerb. Dabei geht es um Joe. Joe, den Klempner. People like Joe, the plumber. Joe ist der Mann, den John McCain zum Symbol aller amerikanischen Kleinunternehmer erklärt hat, für die er kämpfen will. Die Republikaner rufen ihre Anhänger jetzt auf, kurze Webvideos zu produzieren, unter dem Motto, auch ich bin ein Klempner wie Joe. Hi, my name is Helen and I'm Joe the plumber too. We are Joe the plumber! Das beste Internetvideo soll Teil eines Fernsehspots der Republikaner werden und unmittelbar vor dem großen Wahltag zur besten Sendezeit für John McCain und Sarah Palin werben. Please vote for John McCain. Really think before you vote. And vote McCain-Palin.